إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, zu unserem zweiten Unterricht der Unterrichtsreihe Die Heilung des schwachen Imans. Und wir haben letzte Woche schon, wie viel Unterricht wir haben 11 Punkte durchgenommen, 11 Symptome des schwachen Glaubens haben wir durchgenommen. Alhamdulillah, inshallah, habt ihr euch sie gemerkt. Ich wiederhole sie kurz in Stichpunkten. Erstens hatten wir gesagt, in Sünden, also der Grund bzw. die Eigenschaften, die Symptome, die Merkmale, das mir zeigt, dass ich einen schwachen Iman habe. Wir haben bis jetzt 11 durchgenommen. Wir werden inshallah heute die restlichen durchnehmen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns das ermöglicht. Wir haben gesagt, erstens in Sünden fallen und verbotene Taten tun. Zweitens fühlen, dass das Herz hart und rau geworden ist. Drittens, die Ibadah wird nicht mehr korrekt verrichtet. Viertens, Faulheit und Unachtsamkeit gegenüber in Bezug auf das Gebeten, also vernachlässigen. Und wir haben gesagt, der Unterschied zwischen der Ibadah nicht korrekt, korrekt verrichten ist, dass man überhaupt dass man gar keine Lust hat, die Ibadah zu machen, oder wenn man die Ibadah macht, dann werde ich abgelenkt vom Gebet. Ich denke nicht an das Gebet. Und das andere Faulheit ist, ich habe gar keine Lust. Ja, wenn sie zum Gebet aufstehen, dann sind sie faul. Sie sind nachlässig in dieser Sache. Fünftens haben wir gesagt, Enge in der Brust zu spüren und Depressionen zu bekommen. Sechstens, als ein Zeichen, als ein Symptom des schwachen Imans, ist, dass der Koran bei einem nichts mehr auslöst. Siebtens, dass ich keine Wut empfinde, wenn ich Übertreiber sehe, die Allahs Gesetz überschreiten. Achtens, die Liebe zu Ruhm und Prominenz. Neuntens, Geiz und Knausrigkeit oder Geiz und Gier. Zehntens, das Nicht-Praktizieren, was man selbst predigt. Und elftens, Schadenfreude. Haben wir bis dahin gemacht, glaube ich, ne? Tayyip. So. Haben wir mehr gemacht oder haben wir nur bis dahin gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube nur bis dahin. Tayyip, wenn ich zu laut bin oder zu leise, dann schreibt mir das, inshallah. Wenn es irgendwie zu laut wird in euren Ohren, ich habe jetzt ein bisschen leiser gestellt. Oder wenn es zu leise ist, dann kein Problem, können wir lauter machen. Aber redet inshallah, wenn irgendwas ist. Tayyip, hört ihr mich alle? Kurze Bestätigung einholen, nicht, dass ich hier umsonst rede. Der heutige Unterricht führen wir weiter, die Symptome des schwachen Imans. Und wir machen direkt weiter mit unserem 12. Symptom, unserer 12. Eigenschaft, was der Grund ist oder woran ich erkenne, dass ich selbst einen schwachen Iman habe. Und das ist, wir nennen es mit der Überschrift zweifelhafte Dinge oder zweifelhafte Angelegenheiten. Manche Leute fragen, wenn sie eine Tat tun oder unterlassen sollen, ist das eine Sünde oder ist das nur Makruh? Sie sagen, ist das eine Sünde oder ist das nur Makruh? Diese Weise zu denken und zu handeln führt einen in die Falle, der zweifelhaften Dinge. So eine Person hütet sich nicht vor zweifelhaften Dingen oder angeblichen Begebenheiten oder Sachen, die Makruh sind. Er fürchtet sich nicht, in Sachen, die Makruh sind, reinzufallen. Beziehungsweise er bewegt sich die ganze Zeit in den Angelegenheiten der Makruh, so fällt er ganz leicht in die Angelegenheiten der Sünde. So kann es passieren, dass er dadurch leicht in zweifelhafte Dinge gerät, und genau diese Sache hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon erwähnt in einem Hadith. Er sagt wahrlich, das Erlaubte ist klar und deutlich, und das Verbotene ist klar und deutlich. Und zwischen diesen Sachen, dazwischen gibt es zweifelhafte Angelegenheiten, von denen die meisten Menschen nichts wissen. Also die meisten Menschen haben keine Ahnung über diese zweifelhaften Angelegenheiten, weil sie haben kein Wissen darüber. Dann sagt er sallallahu alaihi wasallam weiter, wer sich von den zweifelhaften Angelegenheiten fernhält, ja, wer sich dafür fürchtet, fernhält, gerade weil er nichts weiß, nicht weil er etwas weiß, sondern gerade weil er nichts weiß, der bewahrt somit seine Religion und seine Ehre. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, und wer in zweifelhafte Angelegenheiten fällt, fällt in Haram. In Verbotenes. Wie ein Hirte, der in der Nähe eines Grenzgebietes hütet. Ein König hat ein Grenzgebiet, und dann heißt es, auf dieser Linie darf man nicht weiter hirten. Oder du hast einen Abhang, und der Hirte, er hütet seine Schafe direkt am Abhang, am Grenzgebiet, ja. Und wenn dann eines seiner Schafe runterfällt, dann beschwert er sich. So sagt er, der Hirte, der in der Nähe eines Grenzgebietes hütet, beschwerend oder klagend oder fürchtend, dass er leicht reinfallen würde oder dass eines seiner Schafe leicht reinfallen würde. Ja. Man hört auch solche Leute fragen, die sich in zweifelhaften Dingen befinden, nachdem ihnen die Fatwa gegeben wurde über ihre Angelegenheit. Sie haben nach einer Angelegenheit gefragt und ihnen wurde die Fatwa gegeben, dass es haram ist, dass es nicht verboten, dass es verboten ist, dass es nicht erlaubt ist. Dann sagen sie, ja, ist es sehr, sehr schlimm? Ist es viel haram oder wenig haram? Ja, so sind diese Fragen. Ist es viel haram oder weniger? Soll ich jetzt die Tat unterlassen oder nicht? Die fragen nochmal, sie wollen gar nicht diese Sache unterlassen. Sie haben gar nicht die Absicht, diese Sünde zu unterlassen. Doch sie wollen sich den Leuten zeigen, hey, ich habe danach gefragt, und wieso soll ich dann im Endeffekt diese Sünde tun, wenn ich schon danach gefragt habe? Also er will gar nicht diese schlechten Taten unterbinden. Diese Leute sind bereit, die erste Stufe von Haram zu begehen. Naam, der Bruder Abu Mikael hat studiert, Barakallahu fik, und ich bin immer noch im Studium, Achi. Inshallah können wir das danach erklären. Diese Leute nehmen die Sünde auf die leichte Schulter. Sie sehen sie als klein an, ja, und beachten sie gar nicht. Und sie übertreten somit ganz leicht die Grenzen Allahs und fallen in Sünden. Aus diesem Grund sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich werde gewiss die Leute erkennen, die am Tag der Auferstehung kommen werden, mit guten Taten, so groß wie der Berg von Thuhama. Und Allah, makellos ist er, wird diese wie Staub in der Luft machen. Subhanallah. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, makellos ist er, wird diesen Berge von guten Taten, diese Berge von Hasanat, diese Berge von Gutem, einfach wie Staub in Luft auflösen lassen. Dann sagt Thauban radiallahu an, O Gesandte Allahs, beschreibe sie uns und erkläre dies, so dass wir nicht ohne zu beabsichtigen unter ihnen sind. Subhanallah. Schaut mal, liebe Geschwister, wie die Sahaba waren. Die haben eine Sache gehört, die haben etwas gehört, die haben Hölle gehört, die haben etwas Negatives gehört, dass ihre guten Taten weggehen könnten. Schon sind ihre Alarmglocken angegangen. Und schon haben sie gesagt, ja Rasulullah, bitte, sag uns, Sag uns, dass wir nicht von denen sind, absichtlich oder unabsichtlich, dass wir nicht Taten tun, dass wir zu denen gehören und Allah unsere Taten einfach so vernichtet. Subhanallah. Subhanallah, so waren die Sahaba und so sollten wir sein. So sagt er, sallallahu alaihi wasallam, er beschreibt jetzt jene Leute, die so viele Hasanat machen, so viele Berge von Hasanat machen, ja, so viele große Sachen machen und Allah subhanahu wa ta'ala ihre Hasanat in Staub auflöst, so sagt er, sallallahu alaihi wasallam, über sie, sie sind eure Brüder, Nummer 1. Oder eure Schwestern. Sie sehen sie aus wie ihr, Nummer 2. Sie beten sogar in der Nacht, Subhanallah. Sie beten in der Nacht, wie ihr es tut. Aber, jetzt kommt das Aber. Aber, wenn sie die Gelegenheit hätten, die Grenzen Allahs zu überschreiten, würden sie es tun. Nochmal. Sie sind eure Brüder. Sie sehen aus wie ihr. Sie beten in der Nacht, wie ihr es tut. Aber, wenn sie die Gelegenheit hätten, die Grenzen Allahs zu überschreiten, so würden sie es sofort tun. Ohne Wenn und Aber. Und dieser Hadith ist Ibn Majah und Sahih al-Jami. So, diese Leute zögern nicht bei Haram. Sie fallen sehr leicht in Sünden, da sie sich ständig in zweifelhaften Dingen befinden. Sie sind nicht auf der sicheren Seite. Ja? Anstatt sie sich ans sichere Ufer begeben, wo sie sagen, hier bin ich sicher, hier kann mir nichts passieren, bewegen sie sich die ganze Zeit in zweifelhaften Dingen, in zweifelhaften Angelegenheiten. Diese Person ist schlimmer als ein Sünder. Warum das? Warum soll diese Person, der mein Bruder ist, der so aussieht wie ich, der sogar in der Nacht betet wie ich, ja, warum soll diese Person schlimmer sein als jemand, der sündigt? Ja? Weil der Sünder, der fürchtet Allah, der wartet, der bevor eine Sünde tut, sagt, soll ich das tun? Soll ich das nicht? Der zögert. Er zögert, er nimmt das nicht auf die Leiste, er weiß, jetzt ist Haram, aber er kann eventuell seinen Gelüsten nicht widerstehen oder dieser Probe nicht widerstehen, aber er zweifelt. Und dieser Zweifel, diese Zögerung, ins Haram zu gehen, in diese Sünden zu fallen, macht ihn zu einem besseren Mensch als jener, der, wenn er die Gelegenheit hat, sofort sündigt, sofort in die Schwäche, sofort in die Sünde reinfällt. Und dies, weil sein Iman sehr, sehr schwach ist. Ibn Mas'ud radiallahu an beschrieb die Eigenschaft der Gläubigen und die Heuchler wie folgt. Und jetzt hört gut zu, liebe Geschwister. Der Gläubige, Ibn Mas'ud radiallahu an sagt das. Der Gläubige sieht seine Sünde so, als ob er einen Berg vor sich sitzen würde und er fürchtet, dass der Berg auf ihn runterfällt. Der Gläubige, der Mu'min, wenn er eine Sünde begeht, auch wenn sie klein ist, so sieht er die Sünde so groß wie ein Berg vor ihm. Und er hat Angst, dass dieser Berg ihn kaputt macht, dass dieser Berg auf ihn runterfällt, weil diese Sünde für ihn so gewaltig ist. Und dann sagt Ibn Mas'ud weiter, während der Sünder seine Sünde nicht sieht, während der Sünder seine Sünde so sieht, als ob sie eine Fliege wäre, die an seiner Nase vorbeigeht und er sagt, und er macht zu ihr so und so. Er macht ein Handzeichen, als ob er die Fliege verscheuchen würde. Und dieser Hadith ist in Bukhari überliefert. Also dieser Athar über Ibn Mas'ud ist in Bukhari überliefert. Er tut so, als ob er die Fliege, die vor seiner Nase rumfliegt, wegscheuchen will. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, von den Heuchlern zu sein, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gläubigen machen, inshallah. Gehen wir weiter. Das 13. Symptom. Das 13. Symptom. Gute Taten als gering ansehen und Desinteresse an Hasanat. Nochmal. Gute Taten als gering ansehen und Desinteresse, also kein Interesse an Hasanat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam brachte uns bei, auf kleine Taten des Guten zu achten. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Hadith ist bei Musnad Imam Ahmed von Abu Jurayj, er sagt, ich kam zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte, o Gesandter Allahs, wir sind Leute der Wüste. Bring uns etwas bei, durch das Allah subhanahu wa ta'ala uns Nutzen bringen wird. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, schätze keine gute Tat gering. Schätze keine gute Tat gering, selbst wenn es nur das Entleeren deines Eimers in das Gefäß von jemandem ist, der trinken will. Oder zu deinem Bruder mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck zu sprechen. Subhanallah. Er sagt, schätze keine gute Tat gering. Also sag nicht, diese Tat ist, die hat sowieso keine Bedeutung, es ist nichts Wichtiges, es ist nur eine Kleinigkeit. Nein, wenn jemand dir eine Kleinigkeit Gutes tut, schätze sie groß. Dann sagt er so weiter, selbst wenn es das Entleeren deines Wassereimers, ja, dein Eimer, wo du Wasser rausgezogen hast damals, oder wenn du eine Flasche Wasser vor dir hast und du schüttest es deinem Bruder, deine Schwester ein, dann sieh das nicht als klein an. Oder wenn du mit freundlichen, mit lächelndem Gesicht gegenüber deinen Geschwistern sitzt und mit ihnen redest, dann sieh das nicht als klein ein, oder beziehungsweise der andere soll das nicht als klein einsehen. So leicht kann man Hasanat machen. Und so leicht kann man ins Paradies kommen. Selbst wenn es nur das Entfernen von Schmutz ist, von der Straße, von der Moschee. Ja, selbst bei dir zu Hause, wenn du siehst, es liegt irgendetwas rum, dann warte nicht, bis irgendjemand kommt und dir diese Hasanat wegnimmt, sondern renn hinzu, schnapp dir diesen Müll und schmeiß ihn in den Mülleimer und dadurch hast du eine Hasanat bekommen. Denn es kann sein, dass diese kleine Tat, egal wie klein sie ist, der Grund ist, dass du ins Paradies kommst, weil du sie aufrichtig, einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala getan hast. Deshalb achte auf solche Kleinigkeiten und eifere danach, sie zu tun. Aber ein schwacher Iman sieht solche Taten nicht als Taten an. Denn es fällt ihm ja sogar schwer zu beten. Wie soll er dann solche kleinen Taten als gut oder wichtig ansehen? Genauso wundert er sich, wenn er andere sieht, die solche kleinen Taten tun, die solche gleichen Taten tun und sagen, was ist mit dem? Warum achtet er auf jede Kleinigkeit? Warum muss er überall helfen? Überall räumt er was auf, irgendwann macht er irgendetwas. Die verstehen das nicht. Aber er hat gut verstanden, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Sahih Muslim, ein Mann ging an einem Ast vorbei, der auf der Straße lag und sagte, bei Allah, ich will diesen Ast aus dem Weg der Muslime räumen, sodass er keinem schadet. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, und er wurde deswegen ins Paradies eingelassen. Subhanallah. Subhanallah. Und er wurde deswegen ins Paradies eingelassen, liebe Geschwister. Deswegen schätzt eine kleine Tat nicht als gering an. Selbst wenn du es tust, oder wenn jemand es für dich tut. Denn jemand, der diese Tat als gering einschätzt, stimmt was nicht mit ihm. Wie kann er solche Taten als gering und einfach und nicht wichtig erachten? Ja? Und es genügt dieser Person als Strafe für diese Unachtsamkeit, dass ihm der große Vorteil verwehrt wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es folgt beschrieben hat. Und hör zu, liebe Geschwister. Wer etwas Schändliches aus dem Weg der Muslime räumt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari, in Adab al-Mufrad, nicht in Bukhari, hat auch Bukhari geschrieben, in Adab al-Mufrad und in Silsila al-Sahiyah von Sheikh Albani, er sagt, wer etwas Schändliches aus dem Weg der Muslime räumt, für den wird eine Hasana gut geschrieben. Ja, was soll ich jetzt mit dieser Hasana? Was ist jetzt mit dieser Hasana? Gut, ich habe eine Hasana, aber ist das nicht wenig? Hört mal zu. Er sagt, für den wird eine Hasana gut geschrieben. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith ist Sahih. Er sagt, und wer auch immer eine angenommene Hasana hat, wird das Paradies betreten. Ja Allah. Und wer auch immer eine angenommene Hasana hat, wird das Paradies betreten. Subhanallah. Also wie schwach muss unser Iman sein, dass wir nicht einmal ins Paradies wollen? Was hält uns ab, diese kleine gute Tat zu machen? Diese Einfachkeit. Streck deine Hand aus, schmeiß es im Müll. Nimm das Wasser, schütte deinen Bruder ein. Gib deinem Bruder, deine Schwester etwas zum Essen. Gib es hin, stell sie hin. Sei du derjenige, der bezahlen will. Sei du derjenige, der bedienen will. Sei du derjenige, der diese Hasanat will, weil du ins Paradies willst. So sagte auch Mu'adh radiallahu anh, und er erzählt, als er mit einem Mann unterwegs war, nahm er einen Stein aus dem Weg. Der Mann sagte zu ihm, zu Mu'adh radiallahu anh, ein großer Sahabi, er sagte, was soll das? Warum machst du das? Mu'adh radiallahu anh antwortete, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer einen Stein von der Straße entfernt, dem wird eine Hasana geschrieben. Und wer eine Hasana hat, wird ins Paradies eingehen. Subhanallah. Nochmal Bestätigung. Und der Hadith in Mu'jam al-Kabir in al-Tabari und genauso auch in Silsila al-Sahih von Sheikh Albani. Und dies gilt auch für dich zu Hause, wenn du irgendetwas rumliegst, wie ich schon gesagt, oder Geschirr hilfst. Ja? Lieber Bruder, denn wenn du deiner Frau hilfst, Geschirr aufräumen oder ab und zu kochst, nur mit der Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erlangen und natürlich auch deine Frau zu erfreuen, so kann das der Grund sein, dass das ein Weg ins Paradies ist. Oder auf der Arbeit. Ja, wenn du etwas hast auf der Arbeit, tu etwas Gutes deinen Mitmenschen. Natürlich, wenn sie Muslime sind. Auch wenn sie nicht Muslime sind, sei nett zu ihnen. Ja? Und ganz besonders in der Moschee, liebe Geschwister, dass ihr euch einander bemüht und dass ihr in den Hasanat wetteifert. Aber nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, okay, ah, das ist eine gute Sache, was Abu Mikael gesagt hat. Ich nehme diese Angelegenheit, ich will jetzt, dass meine Geschwister im Islam gute Taten bekommen. Ich verteile jetzt überall in der Moschee Müll. Ja, oder zu Hause lasse ich überall Müll rügen. Ja, ich lasse das Geschirr, oder sagt die Frau, ich lasse das Geschirr von meinem Mann, der kann das wegräumen, dann bekommt er eine Hasana. Nein, nein, das ist nicht damit gemeint, liebe Geschwister. Ich meine, ich hab vielleicht eine gute Absicht, aber nicht, dass jemand auf solche Ideen kommt. Nicht, dass ihr so etwas macht, nein. Ihr müsst die Ersten sein, die alles wegräumen. Ihr dürft nicht diejenigen sein, die dreckig machen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Also wie gesagt, wenn du solche Taten als gering achtest und kein Interesse am Wetteifern für Hasanat hast, dann wisse, dein Iman ist schwach. Dann wisse, dein Iman ist schwach. Tayyib, machen wir weiter. Und möge Allah uns bewahren von dieser Angelegenheit. Machen wir weiter. Das 14. Symptom. Das 14. Symptom. Mangel an Betroffenheit. Wir geben in der Überschrift Mangel an Betroffenheit. Was bedeutet das? Bezüglich der Angelegenheit der Muslime. Er zeigt kein Engagement in den Sachen, weder durch Spenden, noch körperliche Hilfe, noch durch Bittgebete. Er ist kühl gegenüber den Muslimen. Und wenn die Muslime ein Unheil trifft, oder sie unterdrückt werden, oder sie Leid erfahren, dann lässt es ihn kalt. Sogar wenn er das sieht, wie schlimm die Lage ist, wie sehr die Geschwister leiden, wie arm sie sind, ja, ist seine Sorge nur er selbst. Ist seine Sorge nur seine eigene Sicherheit. Ist seine Sorge nur sein eigenes Leben. Dies ist das Ergebnis eines schwachen Imans, eines schwachen Glaubens. Der Mu'min ist das Gegenteil. Der Gläubige, der einen starken Iman hat, der ist das Gegenteil von diesem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über den Mu'min, das Verhältnis eines Gläubigen zu seinen Glaubensgeschwistern ist wie das eines Körpers. Ja, wie das Beispiel eines Kopfes zu seinem Körper, ist ein anderer Hadith. Wie das Beispiel des Kopfes zu seinem Körper. Der Gläubige fühlt den Schmerz seines Bruders, wie der Körper auf den Schmerz reagiert und unter dem Kopf leidet. Und wir kennen das alle, liebe Geschwister. Und der Hadith ist in Ahmed. Im Muslim Imam Ahmed. Und wenn ihr Kopfschmerzen habt, liebe Geschwister, und sie sehr stark sind, dann leidet auch euer Körper darunter. Und ihr könnt euch nicht bewegen. Und ihr könnt nicht rausgehen. Und die Geschwister, die Migräne haben, die kennen das. Und sogar wenn sie Migräne mit Aura haben, ja, mit Aura haben, die können nicht mehr rausgehen. Die können nicht gucken. Die müssen in dunklen Raum. Die müssen schlafen. Die müssen einfach diese Sache überbrücken. So reagiert dein Körper, weil dein Kopf wehtut. Ja? Und genauso muss auch der Muslim sein. Und wenn er das nicht ist, wenn er nicht empfindet für die Geschwister, wenn er nichts fühlt für die Geschwister, wenn er nichts empfindet für die Lage der Muslime, wenn er sieht Syrien, Ägypten, Somalia und andere, wo gerade viel los ist, und er empfindet nicht mal ein bisschen Mitleid, er will nicht mal Dua machen, er vergisst, dass er spendet oder körperlich hilft, er will nicht mal Dua machen oder spenden, dann wisse, dass das ist ein Zeichen des schwachen Imanes. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das 15. Symptom eines schwachen Imans ist die Bindung der Brüderschaft oder die Schwesterschaft abzubrechen. Die Bindung der Brüderschaft oder der Freundschaft abzubrechen. Zwei Freunde, zwei Brüder oder zwei Schwestern, sie lieben sich für Allah. Und wahrlich, nichts trennt sie, außer die Sünde. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Menschen sind Freunde für Allah oder Freunde im Islam. Er sagt, zwei Menschen sind Freunde für Allah oder Freunde im Islam. So lange, bis sie durch die erste Sünde auseinandergebracht werden, die einer von ihnen beiden begeht. Subhanallah. Der Hadith ist in Bukhari. Und Ahmed und Silsila al-Sahiha. Eine andere Überlieferung sagt, sie werden nur dann auseinandergebracht, oder sie werden nur auseinandergebracht durch die erste Sünde. Ja, die eine von beiden tot. Diese Entfremdung, die ein Mann zwischen seinem Bruder im Islam fühlt oder eine Schwester zwischen ihrer Schwester im Islam fühlt oder fühlen kann, ist das Ergebnis des schwachen Imans. Ausgelöst durch das Begehen einer einzigen Sünde. Durch das Begehen einer einzigen Sünde. Das heißt, wenn du eine Sünde tust und du hast einen guten Freund, einen guten Bruder, mit dem du immer warst, und plötzlich entfernt er sich von dir, du weißt gar nicht warum, dann wisse, dass es wegen deinem schwachen Iman ist, ausgelöst durch diese Sünde. Oder du entfernst dich von einem Bruder und du weißt von dir keine Sünde, so wisse, dass irgendetwas da sein muss, dass der Iman deines Bruders oder deiner Schwester geschwächt hat, dass du diese Entfremdung spürst. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala einem ins Herz eingibt. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Stellung durch Sünden runter. Wenn du sündigst, so wirst du nicht mehr angesehen unter den Leuten. So würden deine Sünden, also würden deine Stellung bei den Menschen runtergenommen. Und du verlierst den Respekt, deine Position, und du verlierst auch den Schutz der Gläubigen, denn Allah subhanahu wa ta'ala schützt die Gläubigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und uns helfen, eine Gemeinschaft zu bleiben. Und wenn unser Bruder oder unsere Schwester etwas Schlimmes tut oder uns von uns entfernt, oder wir merken, dass wir uns von ihnen entfernen, dass wir miteinander reden, dass wir versuchen, einander zu helfen und gegen den Shaitan so ankämpfen können. Tayyib. Das 16. Symptom für heute. Das 16. Symptom, Merkmal für einen schwachen Iman, ist keine Verantwortung spüren, für den Islam zu arbeiten oder diese Religion zu verbreiten. Keine Verantwortung spüren, für den Islam zu arbeiten, für den Islam zu arbeiten und diese Religion zu verbreiten. Er will nicht der Umma helfen, die Gemeinschaft stärken, geschweige denn ihr Nutzen. Er denkt nicht daran, ob er irgendwie der islamischen Gemeinschaft nutzen kann, sei es durch eine Tat oder durch eine Arbeit oder sonstiges. Er fürchtet sich, diese Religion Allahs zu verbreiten, oder er hat gar kein Interesse daran, Da'wah zu machen. Ganz gleich, ganz ungleich des Sahaba. Die Sahaba waren genau das Gegenteil. Zum Beispiel At-Tufail ibn Amr radiallahu anh, ging direkt zu seinen Leuten und rief sie zum Islam auf. Er war gerade Muslim geworden, aber er fühlte es, dass er sie zum Islam aufrufen müsse. Und genau dieses Gefühl, liebe Geschwister, fehlt uns. Und genau dieses Gefühl fehlt einer Person, dessen Iman schwach ist. Ein Mu'min, dessen Iman stark ist, fühlt sich verpflichtet, den Islam zu nützen und den Islam zu verbreiten. Denn ein starker Iman verlangt starke Taten, verlangt große Taten. So wie Al-Thuma ibn Athal al-Yamama, der den Islam annahm und direkt zu Umrah ging. Er nahm den Islam an und ging direkt zu Umrah. Und er war der Führer von al-Yamama, dem Volk al-Yamama. Und was war al-Yamama? Al-Yamama war die Handelsstadt, die die Mekkaner mit den Yamamiten, oder wie sagt man, von dieser Stadt Al-Yamama hatten. Von da haben sie ihr Gerste und Korn bekommen. Wenn sie da nichts mehr bekommen, dann ist Problem. Was hat Al-Yamama gemacht? Thuma ibn Athal heißt er. Er ging direkt zu Umrah, und als die Kuffar in Mekka sahen, die freuten sich, aber die wussten nicht. Aber er, direkt voller Zorn, voller Gefühle für den Islam, er sagte zu ihnen, kein Korn und kein Weizen werden euch mehr aus Yamama erreichen, außer mit der Erlaubnis vom Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Das ist Spüren für den Islam. Das ist diese Liebe für den Islam. Diese Oppositionserklärung an die Kuffar, diese Auferlegung von wirtschaftlichen Sanktionen und die Verbietung der ihnen verfügenden Ressourcen und Nutzen sind eine Art der Dawah. Sind ein Nutzen sogar der Dawah, das man zeigt. Doch der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, der als Barmherzigkeit für alle Menschen entsandt wurde, befahl ihm den Handel mit ihnen weiterzuführen. Und dies war eine der Hauptlieferungsstädte, wie schon gesagt, von den Quraysh. So wisse, auch wenn du all deine guten Taten, auch wenn du all deine Pflichttaten erfüllst, doch du fühlst dich nicht verpflichtet gegenüber dieser Umma, gegenüber der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wisse, dass dein Iman schwach ist. Dann wisse, dass dies ein Zeichen des schwachen Imans ist, liebe Geschwister. Möge Allah uns bewahren davor. Das 17. Symptom. Furcht und Panik, wenn ein Unglück eintrifft oder Probleme auftauchen. Furcht und Panik, wenn ein Unglück eintrifft oder Probleme auftauchen. Wenn ein Unfall passiert, jemand stirbt aus seiner Familie, ja, sein Vater oder Mutter stirbt, dann rastet er aus. Oder er bekommt eine Prüfung. Ihm passiert etwas, ein Unfall, ihm wird etwas weggenommen, irgendeine Prüfung. Er dreht total am Rad. Er verliert seine Arbeit. Er weiß nicht mehr weiter. Oder ähnliches. Sogar manche bei der kleinsten Sache, bei Beschimpfungen oder bei einer Heiratsabsage, sie verzweifeln, sie wissen nicht mehr weiter. Sie zittern, verlieren ihr inneres Gleichgewicht. Sie haben keinen Fokus, keine Ideen. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Sie sind total am Ende zerstört. Sie sind von Ängsten regiert. Sie sehen keinen Ausweg mehr. Und sie verträgt nicht die Realität. Ihr Herz zittert. Sie kriegen Bauchschmerzen. All dies ist das ein Resultat eines schwachen Imans. All dies ist das Resultat eines schwachen Imans. Wenn der Glaube stark wäre, wären sie standhaft. Und sie würden die schlimmsten Katastrophen mit Ruhe und Kraft entgegennehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt uns, wie das funktioniert. Er sagt, عجباً لأمر المؤمن. Er sagt, wunderlich ist die Sache des Gläubigen. Oder wunderbar oder verwunderlich ist die Sache des Gläubigen. Alle seine Angelegenheiten sind gut für ihn. Alles, was dir passiert, alle deine Angelegenheiten sind gut für dich. Und dies ist für niemanden außer für den Mu'min. Dies ist für niemanden außer für wen? Für den Gläubigen. Wenn er von etwas Erfreulichem getroffen wird, dann ist er dankbar. Aber er kriegt irgendetwas und er kriegt eine gute Nachricht, er bekommt Rizq. So ist er dankbar, er sagt Alhamdulillah, alles ist durch Allah. Und dadurch wird es gut für ihn, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt weiter, sallallahu alaihi wasallam, und wenn er von etwas Schlechtem getroffen wird, ist er geduldig. Und dadurch, dass er geduldig ist, wird es gut für ihn. Und der Hadith ist in Sahih Muslim überliefert. Und das ist die Eigenschaft des Muslims. Das ist die Eigenschaft eines Mu'min. Er gerät nicht in Panik. Er gerät nicht in Panik. Er flippt nicht gleich aus. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über jene, die nicht gleich Panik ergreifen. Er sagt, sie fürchten sich nicht. Und sie sind nicht traurig. Das sind die Eigenschaften von den Muhsinin, von den Mu'minin. Aber jemand, der bei der kleinsten Sache schon, oder auch bei großen Angelegenheiten, direkt verzweifelt, direkt übertreibt in diese Sache, so wisse, dass das ein Zeichen des schwachen Imans ist. Möge Allah bewahren dafür. Das 18. Symptom, Merkmal eines schwachen Imans. Und das ist ein sehr, sehr heftiges Symptom, liebe Geschwister, und das sehen wir heutzutage überall. Und zwar ist das das übertriebene Diskutieren und Streiten. Das übertriebene Diskutieren und Streiten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Musnad Imam Ahmed und Sahih al-Jami. Und hört gut zu, liebe Geschwister. Und diese Sache ist gewaltig. Und möge Allah uns davor bewahren. Er sagt, niemand wird in die Irre gehen, nachdem er recht geleitet wurde. Ihr ahnt es schon. Außer diejenigen, die viel diskutieren. Subhanallah. Nochmal. Niemand wird in die Irre gehen, nachdem er recht geleitet wurde, außer diejenigen, die viel diskutieren. Ja Allah. Ja? Die lieben es zu diskutieren. Diskutieren ohne Grund, ohne Beweise, ohne Wissen, ohne Weisheit. Diskutieren ohne Allah und ohne seinen Gesandten. Diskutieren über alles Mögliche. Sie hören einfach nicht auf zu diskutieren. So sage ich dir, hör auf zu diskutieren, auch wenn du im Recht bist. Und für dich ist ein Palast im Paradies. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte. Er sagte, ich garantiere einen Palast an einem noblen Vorort des Paradieses. Für jenen, der Diskussionen unterlässt, unnötige Diskussionen, oder Diskussionen unterlässt, auch wenn er im Recht ist. Subhanallah. Ich garantiere einen Palast in einem noblen Vorort des Paradieses für jenen, der Diskussionen unterlässt, auch wenn er im Recht ist. Reicht euch nicht? Er sagt weiter, und einen Palast im Zentrum des Paradieses für denjenigen, der das Lügen selbst im Späße machen unterlässt. Nun, wenn wir einen Rückkehrschluss machen, das heißt, wenn du im Spaß lügst, im Spaß, und leider ist das in Deutschland überall sehr verbreitet, wir wurden sozusagen damit erzogen, man kann einfach aus Spaß lügen. Wenn du aus Spaß lügst, dann hast du dir ein Paradies mitten, einen Palast mitten im Zentrum des Paradieses verbockt. Das heißt, lüge nicht, wenn du Spaß machst. Mach Spaß. Reicht nicht, sagt der Prophet Sassam, und ein Palast im höchsten Paradies, in Firdaus, im A'la Jannah, für jenen, der sich gut benimmt. Möge Allah uns von jenen machen, die sich gut benehmen. Und der Hadith ist in Abu Dawud und er ist Hassan von Sheikh Albani. Und hör dich diese Geschichte an, liebe Geschwister. Eines Tages stieß Imam Abu Hanifa, und wir kennen leider viele Geschichten von Abu Hanifa und sie sind leider sehr, sehr viele erlogen. Aber diese ist inshallah wahr, die ist von Mullah Al-Qari, Ali Al-Qari, im Vorwort zu der Botschaft zu finden. Eines Tages stieß Imam Abu Hanifa auf seinen Sohn, der mit jemandem diskutierte. Nachdem dieser zu Ende war, näherte sich Imam Abu Hanifa seinem Sohn und berichtete ihm, dass es ihm nicht erlaubt sei, zu diskutieren. Sein Sohn hieß Hamad. Hamad war sehr überrascht und fragte seinen Vater, oh Vater, ich sehe dich doch jeden Tag mit Nichtmuslimen diskutieren. Wenn es nicht erlaubt ist, warum tust du es dann? Sein Vater, Abu Hanifa, antwortete, es gibt einen Unterschied zwischen der Art, in der ich diskutiere und der Art, in der du es tust. Die Art, in der ich diskutiere, ist erlaubt. Denn meine Ansicht ist es, Allah zufriedenzustellen und die wahre Botschaft zu überbringen. Nicht um mir selbst zu gefallen. Als ich dich diskutieren sah, hast du nicht die Botschaft überbracht, sondern versuchst die Debatte zu gewinnen. Du hast dich selbst zufriedengestellt und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich diskutiere, halte ich keinen Augenkontakt zu der Person. Denn wenn die Person mit sich selbst kämpft, auf meine Fragen zu antworten, möchte ich ihm nicht das Gefühl geben, dass er sich schämt, da das ein Hindernis sein könnte, dass er die Botschaft annimmt. Ja, subhanallah, so waren die Gelehrten. Und hört euch weiter. Es wird berichtet, dass ein Mann zu Hatim al-Asam kam. Hatim al-Asam. Und Hatim al-Asam war ein großartiger Mann. Aber er war kein Araber. Und man sagte zu ihm, und dieser Mann, der kam zu ihm und sagte zu ihm, du bist kein Araber. Ja, das heißt, er kann Arabisch, aber er ist kein Araber. Sein Arabisch ist auch vielleicht nicht so gut. Und er sagt zu ihm, du bist kein Araber. Und du kannst nicht fließend sprechen. Aber niemand diskutiert mit dir, ohne dass du ihn zum Schweigen bringst. Also wie besiegst du deine Gegner? Wie schaffst du es, dass deine Gegner besiegt werden? Dieser Mann, der kein Araber ist, er diskutiert mit Arabern. Dann kommt ein Mann und er gewinnt jedes Mal. Er bringt jedes Mal seine Gegner zum Schweigen. Und ein Mann, wer will das Geheimnis wissen? Er sagt, wie schaffst du es? Du bist kein Araber, du kannst nicht fließen Arabisch, aber immer wenn du diskutierst, so bringst du die anderen zum Schweigen. Wie machst du das? Er sagte mit drei Dingen. Hört gut zu, liebe Geschwister. Er sagt mit drei Dingen. Erstens, ich bin zufrieden. Hört gut zu. Ich bin zufrieden, wenn mein Gegner recht hat. Alaikum salam. Er sagt, ich bin zufrieden, wenn mein Gegner recht hat. Ja Allah. Wer ist zufrieden, wenn sein Gegner recht hat? Er sagt zweitens, ich bin traurig, wenn er Unrecht hat. Ja Allah. Was ist das? Erstens, er ist glücklich, zufrieden, wenn er recht hat, sein Gegner, mit dem er diskutiert. Zweitens ist er traurig, wenn er Unrecht hat. Und er sagt drittens, ich bewahre meine Zunge davor, irgendetwas zu sagen, das ihn verletzt oder beleidigt. Subhanallah. Subhanallah. Und Imam Ahmed sagte ihn, was für ein weiser Mann. Subhanallah, liebe Geschwister. Wie sind wir, wenn wir diskutieren? Wenn wir nicht mehr einen Ausweg wissen? Wir wollen nur die Debatte gewinnen. Wir wollen nur der Herrscher der Worte sein, der Herrscher der Diskussion sein. Wir wollen diejenigen sein, auf die alle schauen und sagen, ha, der hat's drauf. Und selbst wenn wir dafür den anderen beleidigen und verletzen. Möge Allah uns bewahren. Al-Khatib al-Baghdadi, er sagte, die Absicht einer Person, wenn er diskutiert, sollte es sein, die Wahrheit zu klären und nicht den Gegner zu besiegen. Subhanallah. Hört mal gut zu. Er sagt, die Absicht einer Person, wenn er diskutiert, sollte es sein, die Wahrheit zu klären und nicht die Gegner zu besiegen. Ja Allah. Und Imam Shafi sagte, Imam Shafi, rahmatullahi alayh, er sagte, ich diskutiere mit niemandem, in der Hoffnung, dass er sich irrt. Subhanallah. Und denkt, hört mal in euch selbst, wenn ihr diskutiert, wie ihr euch fühlt. Und er sagte auch, ich sprach nie mit jemandem, ohne zu hoffen, dass ihm Erfolg und Unterstützung gegeben wird. Ich sprach nie mit jemandem, ohne dass es mir nichts ausmachte, ob Allah die Wahrheit auf meine Zunge oder auf seine legte. Subhanallah. Bist du so, liebe Schwester, liebe Bruder? Willst du, wenn du diskutierst, dass die Wahrheit herauskommt? Oder willst du einfach nur der Gewinner sein, die Gewinnerin sein? So hüte deine Zunge und hüte dein Herz vor dieser Sache. Und Ibn Rajab sagte zu dieser Aussage vom Imam Shafi, er sagte, dies zeigt, dass er keine andere Absicht hat, außer dem Klären der Wahrheit. Selbst wenn sie von der Person kam, mit der er diskutierte, und die ihm widersprach. Subhanallah. Wer in diesem Zustand ist, der würde nichts dagegen haben, wenn seine Meinung widerlegt wird und wenn sein Widerspruch zu Sunna klargestellt wird, weder zu Lebzeiten noch zu seinem Tod. Subhanallah. Subhanallah. Sind wir so, liebe Geschwister? Sind wir so? Denkt mal gut drüber nach. Könnt ihr es erkraften, dass jemand euch widerlegt, auf richtig euch auseinandernimmt, mit Beweisen, nicht mit Worten Beleidigung, sondern er kommt mit Beweisen und deine Beweise sind schwach, aber seine Beweise sind stark. Und er widerlegt, dass du falsch bist und du richtig. Kannst du es ertragen? Schaffst du es, mit dieser Sache mit Würde zu nehmen? Und freust du dich dann, dass Allah die Wahrheit gezeigt hat, egal von deiner Zunge oder von seiner? So musst du dir das überlegen, liebe Schwester, lieber Bruder, ob dir die Wahrheit wichtig ist oder dein Stolz. Und Ibn Rajab sagt auch weiter, dies ist auch das, was wir über andere Imame des Islam denken. Jene, die den Islam verteidigt und unterstützt haben. Ganz gleich, ob sie von den Salaf waren oder diejenigen, die nach ihnen kamen. Auch, sie hatten nie was gegen die, er sagt jetzt noch Zusatz, er sagt, sie hatten auch nie etwas gegen jene, die sie widerlegten, solange die Beweise folgten. Ja, Beweise sind natürlich wichtig. Man kann nicht einfach jemanden widerlegen mit Worten und es ist kein Beweis da. Ist keine Widerlegung. Und er sagt weiter, auch wenn diese Beweise, schaut mal, diese Leute, die kommen mit Beweisen und sie haben ihre eigenen Beweise und die anderen haben Beweise. Ja, sie haben Beweise, sie haben andere und sie diskutieren. Und, und jetzt der andere, seine Meinung ist stärker, scheint stärker zu sein. In der allgemeinen Augen. Aber in deinen Augen ist es vielleicht nicht stark genug, ihm zu folgen. Ist nicht stark, also du findest, deine Argumente sind nicht stark genug, um dieser Sache zu folgen. Oder deinen eigenen Beweis dafür zu verlassen. Aber trotzdem hast du den Respekt, dass du diese Person nicht erniedrigst oder beleidigst und sogar die Meinung, die allgemeine Meinung, ihn überlässt. Dass du ihm sozusagen den Gewinn gibst. Weil seine Meinung im Allgemeinen oder in der Allgemeinheit mehr akzeptiert werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte uns vor dem, von dieser Sache, indem er sagte, nehmt an, was ich bei euch zurückgelassen habe. Ja? Also nehmt das, packt alles an, was ich bei euch zurückgelassen habe. Denn die Leute, die vor euch kamen, wurden nur vernichtet, weil sie übermäßig gefragt haben und mit ihren Propheten diskutierten. Die Leute, die vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, die Juden und die Christen und alle, die vom Stamme Ishaq kamen, sie wurden nur deswegen vernichtet, weil sie übermäßig fragten und jede Kleinigkeit erfragten, jede Kleinigkeit diskutierten und sie diskutierten mit ihrem Propheten. Wer diskutiert mit dem Propheten und mit ihm ist die Wahrheit, mit ihm ist die Offenbarung Allahs, außer ein Irregehender, außer ein Jahil. Sie hatten Meinungsverschiedenheit mit dem Propheten. Deswegen sagt der Prophet, nehmt, was ich euch sage. Diskutiert nicht. Nehmt es an. Dann geht es euch gut und ihr werdet nicht vernichtet. Und dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und Ibn Rajab, Rahmatullah alayhi, sagt zu diesem Hadith, dieser Hadith, oder es gibt mehrere Hadithe von dieser Sache eben, diese Hadithe weisen darauf hin, dass es verboten ist, unnötige Fragen zu stellen. Ne, unnötige Fragen zu stellen, aufgrund Sturköpfigkeit zu fragen oder mit Absicht zur Verspottung. Ja? Aufgrund von Sturköpfigkeit oder mit Absicht zur Verspottung. Und der Unterschied zwischen einer hypothetischen Angelegenheit, also dieses unnötige Fragen sind diese hypothetischen Angelegenheiten. Hypothetisch bedeutet, könnte es eventuell so sein, könnte, hätte, mache, alles was mit dieser Hypothetik zu tun hat, dieses könnte, hätte, das, diese Sachen fragen wir nicht. Denn sie sind aus Sturköpfigkeit oder aus Verspottung der Religion. Aber Angelegenheiten, die wir aus Erfahrung sprechen, wenn wir sagen zum Beispiel, ja, wenn du schnell die Treppe runtergehst, kann sein, dass du runterfällst oder könnte sein, dass du runterfällst, ja, dann, man kann so fragen, also sozusagen, wenn man die Treppen schnell runterläuft, kann es passieren, dass man ausrutscht. Solche Fragen sind in Ordnung, weil die sind in Erfahrung und die sind im allgemeinen Leben und in allgemeinen Angelegenheiten drin, weil man zum Beispiel seinen Sohn damit erziehen will. Ja, man geht zu einem Imam mit dem Sohn in der Hand und sagt, ja, Sheikh, und man will, dass das Kind nicht mehr schnell Treppen läuft zum Beispiel. Und sagt, ja, Sheikh, kann es passieren, wenn man die Treppen runterläuft, dass man eher runterfällt, wie wenn man normal läuft. Und der Sheikh hat schon verstanden, was er damit sagen will. Der sagt, ja, natürlich, und gibt ihm Mu'idha, gibt ihm eine Mahnung und so. Und der Junge hat dann auf mit dieser Sache. Das ist erlaubt. Aber unnötige Sachen, Verspottung, das machen wir nicht. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit drei Dingen von euch zufrieden. Und verabscheut drei Dinge von euch. Die Dinge, mit denen er zufrieden ist, erstens, er ist damit zufrieden, dass ihr ihm dient. Zweitens, ihm nichts zur Seite gesellt. Und drittens, dass ihr euch allesamt am Seile Allahs festhaltet und nicht spaltet. Mit diesen drei Sachen ist Allah zufrieden. Und er verabscheut von euch die Verbreitung von Gerüchten. Und der zweite Punkt ist für uns jetzt wichtig, das lange Hin- und Herreden und die sinnlose Fragerei. Das lange Hin- und Herreden, also diskutieren, unnötige Diskutieren und sinnlose Fragerei. Und drittens, das Verschwenden von Geld. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt auch diese Sache im Koran, und es gibt viel über leeres Gerede im Koran. Er sagt zum Beispiel in Surat al-Mu'minin über die Eigenschaften der Mu'minin: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Die Mu'minin sind die Erfolgreichen, diejenigen, die ihr Gebet einhalten und so weiter, bis es zum Eier kommt, und diejenigen, die sich von unnötigen, leeren Geschwätz und Gerede raushalten. Und eine Eigenschaft von jenen, die in Saqar sind, im tiefsten Jahannam sind, ist auch eine Eigenschaft, das leere Gerede. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma salakakum fi Saqar, was hat euch in Saqar gebracht, werden die Paradiesbewohner, die Höllenbewohner fragen. Und die sagen, wir waren nicht von den Beteten und so weiter. Und dann sagen sie, wir waren mit jenen, die viel unnötiges, leeres Gerede gemacht haben. Eine Eigenschaft, nicht nur, dass sie nicht gebetet haben, sondern sie waren auch mit jenen und sie haben auch selber viel leeres und unnötiges Gerede gemacht. Und es gibt viele Sachen, man kann sehr, sehr viel über leeres Gerede und die Diskussionen machen, aber das würde unseren Rahmen sprengen. Deswegen empfehle ich zum Beispiel von Ibn Kathir Al-Jadal wal-Mira oder Fath al-Bari Hadith Kasratul Su'al oder Ibn Abi Dunya زم الجد الكلام وده مدارك السالكين وده الأجوري أداب العلم إحياء علم الدين und so weiter. Es gibt viele Sachen. So sage ich, wisse, wenn du es liebst zu diskutieren und wenn du es liebst zu gewinnen in diesen Diskussionen, dann ist das ein Zeichen des schwachen Imans. Möge Allah uns bewahren vor dieser Sache. طيب. Seid ihr noch fit? Sollen wir noch ein paar machen? Wir sind gleich fertig, inshallah. Ja, noch zwei. Zwei Eigenschaften machen wir noch fertig, inshallah. Dann können wir nächste Woche was anderes mit den anderen Sachen weitermachen. Tayyib, das 19. Symptom, die 19. Eigenschaft oder das Merkmal eines schwachen Imans ist die Bindung zu dieser Welt und das Erfreuen in ihr, Schrägstrich Neid. Schrägstrich Neid, nochmal. Die Bindung oder die Liebe zu dieser Welt und sich ihre Erfreuen, also das Erfreuen von der Welt, Schrägstrich Neid. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Er liebt diese Welt so sehr, dass wenn er etwas davon verpasst, ja, wie Geld oder Macht, Autorität, Spaß, sonst irgendwas, dann schmerzt es ihn, es trifft ihn ganz arg und er ist traurig über diese Angelegenheit. Und er mag es nicht, dass jemand etwas mehr besitzt oder mehr kann als er. Deswegen neidet er, deswegen hat er Hasad. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Glaube und der Neid existieren nicht nebeneinander im Herzen des wahren Dieners. Der Glaube und der Neid existieren nicht nebeneinander im Herzen des wahren Dieners. Und der Hadith ist in Abu Dawud. Allah erwähnt im Koran den Neid der Ungläubigen, der Heuchler und der Menschen im Allgemeinen. Über die Ungläubigen sagt Allah, viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen, aus Missgunst von sich selbst aus, also sozusagen aus Neid, weil sie neidisch sind, ja, weil ihr die Wahrheit habt und weil sozusagen zu euch die Wahrheit gekommen ist und nicht zu ihnen. Nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist, doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah hat zu allem die Macht. Das ist Surah Al-Baqarah, Vers 109. Und Allah sagt auch, oder beneiden sie die Menschen um das, was Allah ihnen von seiner Huld gegeben hat. Nun, wir gaben der Sippe Ibrahims die Schrift und die Weisheit und gaben ihnen eine gewaltige Herrschaft, ein gewaltiges Reich. Das ist in Sura 4, Vers 54. Der Neid ist eine üble Krankheit des Herzens, der zu Fehlverhalten und schlechten Benehmen führt. Er leitet zu Feindseligkeit, zu schlechten Denken über die anderen, zum Lästern, Verbreiten von Gerüchten, Lügen und entfernt den Menschen von der muslimischen Gemeinschaft. Der Neid kann den Besessenen dazu verleiten, der Person, die er beneidet, Schaden zuzufügen, ja sogar ihn zu töten. Er wird als gefährlichste und zerstörerischste psychische Krankheit angesehen. Was? Der Neid. Neid wirkt auf die Religion und das diesseitige Leben einer Person äußerst zerstörerisch, liebe Geschwister. Er kann euch vernichten. Er kann das Leben des Diesseits und des Jenseits für immer und ewig zerstören. Dabei sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Beneidet euch nicht gegenseitig, hasst euch nicht gegenseitig, kehrt euch nicht gegenseitig den Rücken zu. Seid jedoch Diener Allahs und Brüder. Seid jedoch Diener Allahs und Brüder. Der Hadith ist Bukhari und Muslim. Jetzt, wodurch entsteht Neid? Warum haben wir das in diese Kategorie hinzugefügt? Weil Neid wegen der Liebe zu dieser Welt ist. Oder weil durch den Neid die Liebe zu dieser Welt entsteht. Jemand kann nicht sehen oder kann sich nicht in dieser Welt erfreuen, wenn er weiß, dass jemand anderes mehr als er hat, besser als er ist. Deswegen fängt er an, diese Person zu beneiden, weil er das haben will, was die andere Person hat. Und dies nur, weil sein Iman schwach ist und dass dies jetzt in sein Herz gedrungen ist. So sage ich euch, fürchtet Allah, wenn ihr neidet, und sucht Zuflucht bei Allah, denn der Neid löscht deine guten Taten. Denn der Neid löscht deine guten Taten, liebe Geschwister, liebe Bruder, liebe Schwester. Der Neid, der frisst deine guten Taten auf. Der Prophet Sassam sagt dazu, und der Hadith ist in Imam Ahmed. Er sagt, wahrlich, der Neid frisst die guten Taten, genau wie das Feuer das Brennholz frisst. Subhanallah. Der Neid frisst die guten Taten. Wenn du neidisch bist, der wird deine guten Taten so schnell gefressen, wie wenn du Brennholz ins Feuer schmeißt und es wird von diesem Feuer aufgefressen. Subhanallah. So fürchte dich vor Neid. Allah befiehlt den Gläubigen, vor dem Übel der Neider Zuflucht zu suchen. Und so auch ganz allgemein vor dem Neid. Er sagt, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Und wir kennen das, Sura Al-Falaq. Es gibt viele Geschichten im Koran, welche die Gefahren und Übel des Neides veranschaulichen, liebe Geschwister. Wenn wir die Geschichte zum Beispiel vom Propheten Yusuf a.s. nehmen, wie seine Brüder über ihn neideten, dass sie wollten ihn töten, sie wollten ihn vernichten, nur weil sie annahmen, dass der Vater ihn mehr erlaubt. Sie beneideten ihn. Dieser Neid blendet, entreißt im Herzen die Barmherzigkeit und verleitet Neide dazu, den beneideten Personen schreckliche körperliche Schmerzen zuzufügen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah hat Yusuf a.s. natürlich bewahrt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surah 12, 8 bis 9, als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind, obwohl wir besser sind, wir sind doch auch gut, sozusagen. Sagt, unser Vater befindet sich fürwahr in einem deutlichen Irrtum. Tötet Yusuf und wirft ihn ins Land hinaus, sodass das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwendet. Und das ist der Shaitan, der das sagt. Danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Von wegen, liebe Geschwister. Nur, sie haben Yusuf nicht getötet. Sie haben ihn, was gemacht? Sie haben ihn in den Brunnen geschmissen. Und dann wurde er weggenommen. Und der Vater leidet darunter. Und der Vater hat gemerkt, dass sie lügen, weil sie kamen mit einem falschen Blut. Und inshallah kommen wir irgendwann dazu, die Geschichte von Yusuf a.s. zu erzählen. Und sie haben es nicht geschafft, danach rechtschaffene Leute zu sein. Und sie haben es 40 Jahre lang nicht geschafft, Tauber zu machen über diese Sache. 40 Jahre. 40 Jahre. Erst als sie Yusuf alaihissalam wieder begegneten, und sie vor ihm, sie standen vor ihm, und er stand vor ihnen, und sie haben ihn nicht erkannt, und er hat sie erkannt. Subhanallah. Und erst als sie zu ihnen sagte, wisst ihr, was ihr Yusuf angetan habt? Und er sagte, und sie sagten, du bist Yusuf. Er sagt, ja, ich bin Yusuf, und das ist mein Bruder. Und dann haben sie es bereut. Er sagt, bitte verzeih uns, vergib uns. Erst dann. Subhanallah. Deswegen hütet euch davor. Eine andere Geschichte des Neides, die die Gefahr des beweist, sind die Geschichte von Habel und Kabel, den Söhnen von Adam a.s. Wo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und verließ ihn die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Wahrheit entsprechen, als sie ein Opfer darbrachten. Und beide haben etwas geschlachtet für Allah subhanahu wa ta'ala. Da wurde es von einem angenommen, während es von dem anderen nicht angenommen wurde. Der andere war dann neidisch, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihm angenommen, von dem anderen nicht. Da sagte er, ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. So muss ein Muslim sein. Wenn ein Muslim, ein Mu'min, ein gläubiger Bruder zu dir kommt und er ist neidisch und er will dich töten wegen einer Angelegenheit, so sagt er, ich fürchte Allah. Ich werde dich nicht töten, während du mich töten willst. Und Allah nimmt an, von wem er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter, doch machte ihn seine Seele willig, also sein Neid hat ihn überrannt, seinen Bruder zu töten, und so tötete er ihn, und er wurde einer von den Verlierern. Und diese ist in Sura 5, ab Vers 27. Die schändliche Art des Neides ist die absolute Abneigung gegenüber dem Segen, welcher dem Beneideten zuteil wurde. Du hasst den anderen, du hasst diesen Segen, den der andere bekommen hat. Du kannst damit nicht leben, dieser Hass frisst dich innerlich auf. Wenn man etwas verachtet, stört dessen bloße Existenz schon. Wenn du etwas nicht magst, du magst gar nicht, dass es in deiner Nähe ist. Dieses Gefühl entwickelt sich in deinem Herzen zu so einer Krankheit, dass du Genugtuung empfindest, wenn dem Beneideten sein Segen entzogen wird. Subhanallah, möge Allah uns davor bewahren. Sogar dann, wenn man selbst davon nichts hat, lediglich du willst, dass der andere auch das nicht mehr hat. Subhanallah, dieser Groll kann nur dadurch beseitigt werden, dass der Neider den Beneideten ununterbrochen kontrolliert. Er genießt es mit der Genugtuung, wenn ihm diese Gabe entzogen wird. Die Pein kann jedoch noch schlimmer als eine körperliche Krankheit werden, wenn dem Beneideten erneut diese Gabe oder etwas zuteil wird. Subhanallah. Das heißt, du freust dich, dass dein Bruder im Islam diesen Segen nicht mehr hat, aber du hast diese Krankheit jetzt in deinem Herzen. Und es frisst dich auf. Jetzt, Allah subhanahu gibt diesem Bruder wieder diesen Segen und noch mehr. Weil er war geduldig. Er hat vielleicht eine Prüfung gekriegt, aber er war geduldig, Allah subhanahu hat ihm mehr gegeben. Dann diese Krankheit frisst dich total auf und das macht dich körperlich auch kaputt. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich schwöre bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, keiner von euch glaubt, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Und wir kennen diesen Hadith, doch wir praktizieren ihn nicht, liebe Geschwister. Und der Hadith ist in Bukhari Muslim. Aber wir wissen, in zwei Angelegenheiten dürfen wir neiden. Wie der Prophet Sassam sagt, es darf kein Neid geben, außer in zwei Fällen. Gegenüber einer Person, der Allah Wissen gewährt hat und diesem entsprechend richtet und die Leute lehrt, und gegenüber einer Person, dem Allah Wohlstand und Vermögen gewährt und er es ihr ermöglicht, für diese und dieses Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala auszugeben, für die Wahrheit auszugeben. Der Hadith ist auch in Bukhari und Muslim. Und Ibn Umar fügte zu dieser Schilderung hinzu, und einer Person, also er erklärt nochmal, und einer Person, den Allah Koran gegeben hat. Also Ibn Umar deutet das Wissen mit Koran, den er Tag und Nacht rezitiert. Du hast den Koran bekommen von Allah, du hast den Koran auswendig gelernt und verstehst und praktizierst und du rezitierst ihn Tag und Nacht. Diese Person darfst du beneiden, aber nicht beneiden, indem du sagst, Allah nimmt es ihm weg und gib es mir. Nein, du machst Dua für diese Person, sagst, möge Allah es festigen und möge Allah es mir auch geben. Und Ibn Umar sagt weiter, und eine Person, der Vermögen gewährt hat und der es Tag und Nacht als Almosen ausgibt. Neid entsteht durch Feindschaft, Stolz, Eitelkeit, Liebe zur Führerschaft, Unreinheit der Seele oder Liebe zu dieser Welt. Feindschaft ist die gefährlichste Ursache, da sie zu Böswilligkeiten führt. Diese wiederum verleitet den Menschen zu Rache und Schadenfreude über jedes Glück, das seinem Feind heimgesucht wird. Ja? Und das ist die Liebe zu dieser Welt. Und Imam Ghazali sagt in seinem Buch Ihya al-Umuddin so: Seid euch im Klaren, dass der Neid eine der tödlichsten Krankheiten des Herzens ist und dass kein Heilmittel gegen diese Krankheit gibt, außer Wissen und Taten. Und möge Allah uns Wissen und Taten geben. Das Wissen ist, dass die Krankheit des Neides, oder das Wissen kann die Krankheit des Neides behandeln. Und es ist das Bewusstsein, dass der Neid für das diesseitige Leben sowie für das jenseitige tödlich ist. Das heißt, das erste Wissen darüber ist, du musst wissen, dass wenn du neidest, dass dein Diesseits und dein Jenseits zerstört. Und dass er der beneideten Person weder im profanen noch religiösen Leben schadet. Ja? Im Gegenteil, die beneidete Person wird eigentlich sogar davon profitieren. Tatsache ist, dass Neid den Glauben des Neiders gefährdet. Den Glauben des Neiders. Wenn du neidest, dein Glauben ist gefährdet. Weil er durch seinen Neid Allahs Vorherbestimmung und den Segen und den Diener, den seine Diener bekommen haben, hasst. Allah hat diese Sache schon vorgeschrieben und du hast diese Sache, dass Allah es vorgeschrieben hat. Also musst du aufpassen. Ja? Oder er hasst ebenso die Gerechtigkeit, die er in seiner Welt oder durch seine Weisheit walten lässt. Du hasst es, dass Allah ihm das gegeben hat. Und man muss aufpassen, liebe Geschwister, denn diese Sache kann auch zu Schirk führen. Aber ich muss eine Sache sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Neiden und Eifersucht. Weil Eifersucht ist gut und wir sollten Eifersucht haben. Besonders bei unseren Frauen oder gegenüber unseren Männern. Und Sheikh Fawzan wurde dazu gefragt, er sagt, was ist der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht? Und Sheikh Fawzan antwortete, Neid ist eine verachtenswerte Eigenschaft, eine tadelnswerte Eigenschaft. Und unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, und seid nicht neidisch aufeinander. Und wenn eine Person etwas in sich für seinen Bruder empfindet, ja, dann ist Neid der Wunsch, Achtung, dann ist Neid der Wunsch, dass diese Gunst entfernt wird. Das ist die genaue Bedeutung davon. Der Wunsch, dass die Gunst weggenommen wird von der Person. Das ist Neiden. Du willst, dass es von der Person weggenommen wird. Das ist Neiden. Wenn also jemand so etwas in sich vorfindet, dann soll er bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen und er soll Bittgebet machen für die Segnung seines Bruders oder seiner Schwester und Allah nach seiner Großzügigkeit fragen. Wisse, Allah hat zu allem die Macht, lieber Bruder, liebe Schwester. Du brauchst nicht neidisch zu sein. Bitte doch Allah darum. Allah versorgt die Leute ohne etwas dafür zu verlangen. So wie Zacharias feststellen musste, als er zu Maryam a.s. reinkam. Anna laki hadha, von wem ist das, ja Maryam? Sagt das ist von Allah. Er versorgt, wen er will, ohne Abrechnung. Dann hat er gecheckt, hey, ich kann auch Dua machen. Und macht Dua und sofort wurde angenommen. Ihr braucht nicht neidisch sein, liebe Geschwister. Neid ist eine boshafte Eigenschaft und der Neider scheidet niemanden außer sich selbst. Ja? Der Neid schadet niemanden außer sich selbst. Der Neid zerstört nur denjenigen, der ihn besitzt. Es obliegt demjenigen oder derjenigen, der diese Eigenschaft in sich entdeckt, Zuflucht bei Allah zu suchen vor dem Übel des Neides. Und Bittgebet für den Segen seines Bruders oder seiner Schwester zu machen und Allah für sich selbst, für seine Großartigkeit zu erfragen. Eifersucht hingegen hat keinerlei Neid in sich. Und das ist wichtig, man muss den Unterschied kennen. Eifersucht ist der Wunsch einer Person, etwas auch zu haben. Eifersucht ist, du willst auch das haben. Dasselbe zu haben wie derjenige, der begünstigt ist. Sei es in der Anbetung, in Wissen, in Vermögen, sonst irgendwas. Du bist eifersüchtig darauf. Ja? So bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dir das gibt. Ja? Das ist der Unterschied. Neid ist, also Eifersucht ist, du willst auch das Gleiche haben, was dein Bruder oder Schwester bekommen hat. Neid ist, du willst, dass das, was dein Bruder, deine Schwester wegkriegt, auch wenn du es nicht bekommst. Subhanallah. Ja? Und diese Sache, diese Eifersucht, ist keine schlechte Sache. Es ist nicht tadelnswert. Es ist sogar gut, weil das zeigt, dass du diese Sache auch haben willst, um für Allah subhanahu wa ta'ala das auszugeben. Also im Bereich von Wissen und Vermögen und so. Und du willst, hast die Absicht, für Allah subhanahu wa ta'ala das auszugeben. Nicht, damit ist nicht gemeint, dein Bruder hat einen Ferrari und du bist eifersüchtig darauf. Und du willst auch ein Ferrari. Ja, das ist damit nicht gemeint, liebe Geschwister. Das ist natürlich nicht gemeint. Deswegen gibt es eine Entschuldigt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf und wir klären es danach, inshallah. Deswegen gibt es eine andere Überlieferung von dem Hadith, was wir gerade erwähnt haben, wo es heißt, es gibt keinen Neid außer zwei Sachen. Und eine bessere Übersetzung ist, es gibt keine Eifersucht außer in zwei Sachen. Das ist schon besser. Weil Neid, haben wir gerade erklärt, ist, dass du willst, dass dieses Vermögen und dieses Wissen von deinem Bruder oder deiner Schwester weggenommen wird. Aber Eifersucht ist, das soll bei ihm bleiben und du machst sogar Bittgebet dafür, aber du willst es auch haben. Und das ist gut. Deswegen, anstatt wir sagen, es gibt keinen Neid außer in zwei Fällen, sagen wir, es gibt keine Eifersucht außer in zwei Fällen. Dem einen, dem Wissen gegeben wurde und das lehrt für Allah, und dem einen, der Vermögen gegeben würde und das ausgibt für Allah. Ja? Und liebe Geschwister, Allah, es gibt sehr, sehr viel zu sagen über Neid, Eifersucht, Hass und Groll. Man kann allein darüber 2 Stunden Vortrag machen. Aber ich denke, es reicht bis hierhin, weil wir wollen jetzt noch den letzten Punkt machen, inshallah, damit wir abschließen können. Wir sind jetzt schon über 1 Stunde. Deswegen machen wir direkt weiter, inshallah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor dem Neid und dem Neider, der uns neidet. Das 20. Symptom für heute und das letzte Symptom ist Extremismus. Aha, jetzt wird es interessant. Extremismus. Extremismus bedeutet übertreiben in Angelegenheiten des Diesseits oder des Jenseits, also der Dunya und der Religion. Er ist eventuell zu anspruchsvoll. Oder sie ist zu anspruchsvoll. Man will andauernd die teuersten Kleider. Du wirst gleich verstehen, was ich meine, lieber Bruder. Man will andauernd die teuersten Kleider, teuerste Essen, teuerste Schmuck. Ja? Wobei seine Geschwister im Islam leider nur nichts zum Essen haben und sie verhungern. Er verfällt in Luxus, welcher vom Gesandten Allahs verboten würde. Ja? Als er, sallallahu alaihi wasallam, Mu'az zu Jemen schickte, Mu'az radiallahu nach Jemen schickte, sagte ihn, er gab ihm einen Ratschlag, er sagte, hüte dich vor Luxus. Ja, Mu'az, hüte dich vor Luxus, denn die Diener Allahs leben kein Leben des Luxus. Ja, denn Luxus ist Übertreibung. Luxus ist Extremismus. Warum? Weil wir können auch normale Sachen haben und den Rest, den wir für Luxus ausgeben, könnten wir spenden. Und der Hadith ist in Abu Na'im im Silsila al-Sahiha. Das heißt, oder ein anderes Beispiel ist, er übertreibt in der Religion, er verfällt in Sekten und tut Sachen, die dem Islam verbieten oder gar schaden. Wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, übertreibt nicht und macht die Religion nicht schwer. Der macht die Religion nicht schwer für euch, damit nicht Allah sie für euch schwer macht. Er sagt, übertreibt nicht oder macht die Religion nicht für euch schwer, für euch selbst macht sie nicht schwer, damit Allah sie für euch nicht schwer macht. Und der Hadith ist in Abu Dawud und anderen. Diese Form der Hartnäckigkeit, der Übertreibung und dass wir die Religion für uns schwer machen, die immer wird immer eine Ursache dafür sein, dass die Menschen sich abwenden, die Wahrheit hassen und abgeneigt sind, sie anzunehmen. Damit ist aber nicht gemeint, liebe Geschwister, damit ist nicht gemeint, dass ihr euch verbessern sollt, bemühen sollt in der Religion. Nein, aber ihr sollt Ihr sollt, wenn ihr euch verbessert, wenn ihr etwas machen wollt, wenn ihr etwas hinzufügen wollt, im Arabischen heißt es At-Tadarruj, sozusagen stufenweise euch verbessern. Zum Beispiel, ihr wollt Nachtgebet anfangen, dann fangt erstmal, bevor ihr schlafen geht, an. Nicht direkt im letzten Drittel. Und fangt nicht mit 8 oder 11 Rekan an, fangt mit 2 Rekan an oder mit 3. Oder von mir aus fangt nur mit einem Rekan an. Hauptsache, ihr macht dann diese Sache 2-3 Monate lang und ihr merkt, dass es ständig wird, dann steigert ihr euch mit 2, 3, 4. Und wenn ihr dann 11 Rekka, bevor ihr schlafen geht, betet, Qiyam ul-Layl macht, dann könnt ihr zum Beispiel in die mittlere Nacht, Drittel der Nacht, das Ganze verschieben. Wenn das klappt, dann in den letzten Dritten. Langsam, stufenweise. Auf jeden Fall sagte auch Abu Huraira, dass der Prophet Sassam sagte, dieser Glaube ist gewiss einfach. Oder wahrlich, dieser Glaube ist einfach. Kein Mensch, Achtung, der Prophet Sassam sagt, kein Mensch soll sich im Extremen verlieren, was die Angelegenheiten des Glaubens anbelangt. Sonst wird ihm die Religion überwältigen. Darum übertreibt nicht und untertreibt nicht und seid damit zufrieden und sucht Allahs Hilfe im Gebet am Morgen und am Abend und im letzten Teil der Nacht. Und der Hadith ist in Bukhari. Dieser Glaube ist einfach. Kein Mensch soll sich im Extremen verlieren, was die Angelegenheiten des Glaubens anbelangt. Sonst wird die Religion ihn überwältigen. Also übertreib nicht, sei nicht extrem gleich von Anfang an. Sag nicht, ich will, man hat, besonders wenn man neu natürlich zum Religion kehrt oder konvertiert zur Religion, dann hat man einen bestimmten Imanschub. Und wenn man diesen Imanschub bei Allah, und ich bin der Zeuge dafür, wenn man diesen Imanschub in die richtige Richtung lenkt, und man stufenweise sich aufbaut und lernt und sich verbessert, dann wird auch diese Sache gefestigt bleiben und man wird standhaft bleiben. Doch wenn man gleich übertreibt, vom ersten Tag auf den zweiten, sagt, ja, ich mache gleich 30 Rekka in der Nacht, dann machst du es vielleicht 1-2 Tage und dann lässt du das wieder sein. Wobei uns der Prophet Sassam davor gewarnt hat. Er sagt, sei nicht wie jener, der das Qiyam ul-Layl anfängt und es wieder lässt. Ja? Und der Islam kam als Barmherzigkeit und als Erleichterung für den Menschen. Und der Prophet Sassam sagt, vereinfacht und erschwert es nicht. Übertreibt nicht und untertreibt nicht. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. So lasst uns in der Mitte bleiben. Extremismus jeder Art ist nicht erlaubt. Ja? Wir dürfen nicht übertreiben und untertreiben. Wir bleiben in der Mitte. Wir sind standhaft. Wir verlassen nicht das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Wir kehren nicht von dem ab. Doch übertreiben wir auf der anderen Seite nicht. Ha? Wir fallen nicht in Sekten, wir fallen nicht in diese Sachen. Und ich sage euch eine Sache, liebe Geschwister. Auch wenn eure Geschwister im Islam vielleicht hier und da ein bisschen abneigen, hasst sie nicht, sondern macht Dua für sie und redet mit ihnen und seid für sie da. Denn nur dadurch können sie in der Mitte bleiben. Das waren jetzt, inshallah, die 20 Symptome und Merkmale, die ich euch nennen wollte, die ein Zeichen und Merkmal sind, woran man einen schwachen Iman erkennt. Und natürlich wollte noch eine kleine Sache hinzufügen. Ist ein Zeichen des schwachen Iman große Sünden. Oder kleine Sünden natürlich auch, haben wir erwähnt. Aber ich meine große Sünden, die man offenkundig tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und Allah gehört, was in den Himmel und was auf der Erde ist. Er wird denjenigen, die schlechtes taten, durch das vergelten, was sie taten. Und er wird denjenigen, die Gutes taten, auf dem allerbesten Wege vergelten. Es sind diejenigen, die das Schwere an Sünden und die Abscheulichkeit außer der Kleinigkeiten meiden. Gewiss, dein Herr ist von allumfassender Vergebung. Er weiß besser Bescheid über euch. Bis zum Ende der Ehe. Das heißt, wir müssen uns von großen Sünden fernhalten. Und wenn wir das schaffen, wird uns Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Und eine Sache von den 7 Sachen, die einen zerstören, Ja, es gibt natürlich, manche sagen 5, manche sagen 9 und so weiter, die ich auch zu kurz erwähnen will, weil sie auch ein Zeichen, natürlich ein großes Zeichen von einem schwachen Iman sind, sind diese 7 großen Sünden, wo er von Abu Huraira berichtet, wo der Prophet Sallallahu sagt, hütet euch vor den 7 zerstörenden Sünden oder vor den 7 unheilvollen Sünden. Man fragte, welche sind die, ja, Gesandte Allahs, oh Gesandte Allahs? Er sagte, erstens Schirk, zweitens Zauberei, drittens das Töten einer unantastbaren Seele. Ja, das Töten mit einer unantastbaren, außer natürlich, du hast einen Grund, wenn dafür gibt es eine andere Leitung, aber du darfst keinen töten einfach so. Und du sowieso selber nicht. Ja, wenn höchstens, wenn jemand getötet wurde von deiner Familie, dann rechts gehst du zum Islam. Und das geht alles sowieso in einem Rechtsstaat. Funktioniert hier nicht. Das ist jetzt nur hier zum Lernen. Machen wir weiter. Viertens, Zins, Arriba. Fünftens, das Missbrauch des Eigentums der Waisen. Ja, du hast ein Waisenkind bekommen und du hast Geld bekommen und du missbrauchst dieses Geld. Zerstört deine Religion. Sechstens, die Flucht in der Schlacht. Ja, du bist, für dich ist Fard al-Ayn geworden, in Dschihad zu ziehen, und du haust für diese Sache ab, es zerstört deine Religion. Das heißt nicht, dass es sich aus der Religion rausschmeißt, außer vielleicht Schirk und Zauberei. Aber die Sachen, manche Sachen von denen, diese anderen Sachen von denen, sind sehr große Sünden. Man muss aufpassen. Und siebtens, Verleumdung einer unschuldigen, gläubigen Frau, wie sie es mit Aisha taten. Verleumdung einer unschuldigen, gläubigen Frau. Nochmal, Schirk, Zauberei, Töten einer Seele, Zins, Missbrauch des Eigentums erweisen, Flucht, die Flucht in der Schlacht und die Verleumdung der Unschuldigen. Der Hadith ist in Bukhari und Muslim. So sage ich euch, hütet euch vor diesen großen Sünden, liebe Geschwister, und möge Allah subhanahu wa ta'ala vor den großen Sünden bewahren. Und das war's, inshallah. Für diesen Unterricht. Das war's inshallah für diesen Unterricht. Und ich wiederhole kurz nochmal die Punkte 12 bis 20 oder sagen wir 21 mit den großen Sünden. Und wer Fragen hat, kann jetzt die Fragen schon stellen, während ich das wiederhole. 12. haben wir gesagt, zweifelhafte Angelegenheiten. 13. gute Taten als gering ansehen oder Desinteresse an Hasanat. 4. Mangel an Betroffenheit. 5. Die Bande der Bruderschaft brechen. 16. keine Verantwortung spüren, für die Religion zu arbeiten oder diese Religion voranzubringen. 17. Furcht und Panik, wenn ein Unglück eintrifft oder Probleme auftauchen. 18. übertriebenes Diskutieren und Streiten. 19. Bindung zu dieser Welt, / Neid. 20. Extremismus. Und wer will, kann 21 große Sünden hinzufügen. So bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, uns unsere Sünden zu vergeben, uns besser zu machen, uns zu festigen in unserer Religion, unseren schwachen Iman zu heilen, und dass wir hier inshallah lernen, wie wir unseren schwachen Iman heilen. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.